Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 3. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Vers 3 aus 1. Korinther 2. Ich liebe diesen Satz wirklich. Ich liebe ihn, seit ich ein Teenager war. Eigentlich liebe ich 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2 schon seit langem. Schau mal, was Paulus sagt. Ich stand vor euch und fühlte mich unzureichend. Ist es nicht seltsam? Wie kann sich ein so gebildeter und hochintelligenter Mann unzureichend fühlen? Zu seiner Zeit galt er als einer der größten Theologen. Ein hochgebildeter und sehr intelligenter Mann fühlt sich also unzureichend? Erscheint das nicht seltsam? Doch schau, er sagt uns, warum er sich so fühlte. Er sagt, erfüllt mit Ehrfurcht vor Gott und zitternd im Bewusstsein, wie wichtig meine Worte sind. Du musst das im Zusammenhang mit dem sehen, was er sagt. Er fühlte sich nicht unzulänglich, um die tiefen Dinge zu lehren. Was er hier aber zum Ausdruck bringt, ist, die Worte, die er predigte, waren so wichtig, weil sie lebensverändernd und sogar rettend sind. Seine Unzulänglichkeit lag nicht daran, dass er nicht klug genug war, sondern weil er so klug war. Denn er wusste, wenn er dem Evangelium seine weisen Worte hinzufügte, würde das Evangelium kraftlos. Der Grund, warum er so erschrocken war, als er vor ihnen stand, ist, wie er wörtlich sagt, ich zitterte, weil er Angst hatte, die Einfachheit des Evangeliums durch seine klugen Worte zu verwässern. Ich glaube, wir müssen noch einmal darauf zurückkommen. Ich glaube, wenn es darum geht, Jesus und das Evangelium zu predigen, müssen wir alle zittern. Wir alle müssen das Gefühl haben, ich muss auf Jesus fokussiert bleiben und nur ihn verkünden. Denn wenn wir unsere Intelligenz, unsere Klugheit, unsere eigene Weisheit und unser Verständnis einbringen, nimmt es dem Evangelium seine Kraft. Schau, denk daran, dass die Kraft nicht in der klugen Präsentation oder in den klugen Worten liegt. Sie liegt im Evangelium. Wenn wir also das Evangelium durch unsere klugen Worte verändern, verliert es seine Kraft. Das ist die Angst, mit der Apostel Paulus lebte. Und es ist eine gute und gesunde Angst. Schau, wie er es uns in Vers 4 erklärt. Die Botschaft, die ich verkündete und die Art und Weise, wie ich sie verkündete, war kein Versuch, euch mit überzeugenden Argumenten zu beeinflussen, sondern euch die allmächtige Kraft von Gottes Heiligem Geist zu beweisen. Wenn jeder einzelne Christ an diesen Punkt käme, an den Paulus kam, gäbe es keinen einzigen Grund mehr, warum ein Christ das Evangelium nicht verkünden könnte. Ich habe schon so viele Christen zu mir sagen hören, ich möchte wirklich das Evangelium weitergeben, aber ich weiß nicht wie. Ich kann nicht so klug reden wie diese Person oder jene Person. Überleg mal, wie falsch diese Vorstellung ist. Paulus hatte Angst davor, klug zu reden. Und heute haben Christen Angst, das Evangelium zu predigen, weil sie nicht klug reden können. Mein lieber Freund, du brauchst keine überzeugenden Argumente, um die Kraft Gottes zu beweisen. Der Heilige Geist wird eine schlaue Predigt nicht unterstützen. Der Heilige Geist wird das Evangelium bestätigen. Und das Evangelium ist Jesus. Wenn wir als Christen also zur Einfachheit Jesu zurückkehren, werden wir auch in der Kraft von Gottes Heiligem Geist wandeln. Denn der Heilige Geist wird Jesus bestätigen. Er wird nicht deine schlaue Art zu predigen bestätigen. Weißt du, was der Herr mir gesagt hat Anfang des Jahres 2023? Er sagte: Reinhard, ich werde mich drängen. Das sagte Jesus zu mir. Ich werde mich zurück in die Gemeinde drängen. Ich fühlte mich fast so, als würde Jesus sich selbst zurück in seine Gemeinde hineindrängen, weil sie ihm gehört. Alles, was nicht Jesus ist, wird erschüttert werden. Doch alles, was Jesus ist, wird durch die Kraft von Gottes Heiligem Geist gestärkt. Ich denke, morgen werden wir noch ein bisschen mehr darüber reden. Bis morgen, Leute.